Park Bong-ju, Vorsitzender des Kabinetts der TVRK, besuchte das Vereinigte Eisenhüttenwerk Kimchek und das Stahlwerk Chongjin. Dabei ermutigte er die Arbeiter, Techniker und Funktionäre, die beim Bau des Hochofens mit Sauerstoffglühverfahren, der Installation der Großsauerstoffanlage und der Produktion von Zuzieeisen große Leistungen vollbringen. Danach berief er vor Ort die Besprechungen ein. Er betonte, dass man den Bau der Objekte des Vereinigten Eisenhüttenwerkes Kimchek beschleunigen solle und ergriff die Maßnahmen dazu, die Rohstoffe und Materialien für die Produktion von Zuzieeisen im Stahlwerk Chongjin in ausreichenden Mengen zu liefern.